Während des NATO-Kriegs gegen Jugoslawien, als Bomben das Land zerstörten, dem man Menschenrechte bescheren wollte, unter anderem der Rudolf Scharping, mit dem ich noch in Mutlangen gegen NATO-Raketen demonstriert habe, da las ich wieder mal den Texten von Andreas Greif, der sich Gryphius nannte. Andreas Gryphius schrieb während des Dreißigjährigen Krieges 1636 dieses Gedicht. Wir sind ja nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Der Völker freche Schar, die rasende Posaun, das Schwert so fett von Blut, die donnernde Kartaun, hat allen Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Türme stehen in Glut, die Kirch ist umgekehret. Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen. Die Jungfrauen sind geschändet und wohin wir auch schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Geist und Herz durchfährt. Hier durch die Stadt und Schanz rinnt allzeit frisches Blut und ist schon viel zu lang, dass unsere Ströme Flut von Leichen fast verstopft zu langsam vorgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen ist.